Hier ein kleiner Bericht zur Demo vom offenen Frauentreffen Karlsruhe. Die Demo Gewalt an Frauen ist Alltag, wie Fight Back veranstaltet haben. Am 25.11., das war ein Mittwoch um 18 Uhr, in Karlsruhe am Marktplatz. Und ich war vor Ort und war sehr begeistert, dass so viele Menschen da waren. Es gab viele emotionale Redebeiträge. Und den Redebeitrag vom offenen Frauentreffen Karlsruhe möchte ich euch nicht vorenthalten und habe deswegen eine Aufnahme davon, die ich euch abspielen werde. Jedes Jahr wird am 25. November weltweit im Rahmen des Internationalen Tags zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen auf das Schicksal von Frauen auf der ganzen Welt aufmerksam gemacht. Und auch wir sind heute hier, um für eine Gesellschaft zu kämpfen, in der Gewalt gegen Frauen nicht mehr zum Alltag gehört. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Die Realität ist auch im Jahre 2020 immer noch eine andere. Gewalt gegen Frauen ist auch heute noch ein universelles, meist unbestraftes Verbrechen mit vielen Gesichtern. Jede dritte Frau erfährt mindestens einmal in ihrem Leben psychische, physische oder sexualisierte Gewalt. Häufiger als jeden zweiten Tag wird eine Frau in Deutschland durch ihren Partner oder Ex-Partner ermordet. Weltweit betrachtet wird alle 10 Minuten eine Frau ermordet. Allein in diesen 2 Stunden unserer Kundgebung werden also 12 Frauen umgebracht. Die Zurückweisung einer Frau ist nie Motiv eines Mordes. Es ist der Frauenhass des Täters. Männliche Besitzansprüche sind es, die zu Gewalt gegenüber Frauen führen. In den Medien wird diese Gewalt systematisch verharmlost. Es handelt sich nicht um Familiendramen oder Beziehungstaten und hat auch nichts mit versehentlichem Überreagieren zu tun. Lass es uns als das benennen, was es ist: Femizid. Die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Es sind nicht die einzelnen Männer, die Gewalt an Frauen ausüben, sondern auch der Staat, die Medien und die Öffentlichkeit. Grund dafür ist die kapitalistische und patriarchale Gesellschaft. Lasst uns nicht länger schweigen und unsere Stimmen für mehr Gerechtigkeit erheben. Seit dem Beginn der Covid-19-Pandemie sind Frauen auf der ganzen Welt vermehrt zurück in patriarchale Strukturen gedrängt worden. Sei es die zusätzliche Belastung der Kinderbetreuung zu Hause oder weil Frauen verhältnismäßig oft in unterbezahlten, systemrelevanten Jobs arbeiten. Die Krise wird auf den Rücken von Frauen ausgetragen. Eine Studie der TU München zeigt, dass Frauen während des ersten Lockdowns überproportional häufiger ihr Einkommen verloren als Männer. Wo ist das gerecht? Die prekäre Situation von Frauen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, hat sich mit dem Lockdown nur noch verschlimmert, während die Berichterstattung in den öffentlichen Medien darüber nachgelassen hat. Waren Frauen in Quarantäne oder hatte die Familie finanzielle Sorgen, lagen die Zahlen häuslicher Gewalt deutlich höher. In Haushalten, in denen einer der beiden Personen in Kurzarbeit war oder den Arbeitsplatz aufgrund von Corona verloren hatte, ist das Konflikt- und Gewaltpotenzial ebenfalls enorm erhöht. Dies zeigt sich auch beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Denn nur 48% der Betroffenen, der während Corona gemeldeten Gewalttaten, kannten das Hilfetelefon. Und unter 4% haben dort auch angerufen. Und trotzdem waren die Hilfetelefone häufig überfordert, da auch sie personell unterbesetzt sind. Während des ersten Lockdowns waren Frauenhäuser, der oft letztgeschützte Ort für Frauen, geschlossen. Und die Situation ist auch jetzt noch schlimm. Allein in Baden-Württemberg fehlen über 630 Plätze in Frauenhäuser. Was bleibt diesen Frauen, wenn sie dort nicht unterkommen können? Der Weg in die Wohnungslosigkeit? Oder zurück zu den Ehemännern, vor denen sie geflohen sind? Lasst uns das Schweigen brechen und uns gegenseitig unterstützen. Fragt eure Nachbarin einmal häufiger, ob es ihr gut geht. Helft, wenn ihr könnt, der Freundin mit den 2 Kindern, indem sie sich vor dem Mann in eurer Wohnung zurückziehen können. Verteilt die Flyer und Sticker vom Hilfetelefon, die wir am Infotisch zum Mitnehmen bereitgelegt haben. Seid aufmerksam und seid solidarisch. So demotivierend die Verhältnisse auch sein mögen, wir dürfen uns davon nicht zurückhalten lassen. Wenn uns die Gesellschaft die Freiheit nimmt, unser Leben selbstbestimmt und angstfrei zu führen, dann müssen wir uns diese Freiheit zurückerkämpfen. Ob polnische Frauen, die für ihr Recht auf legale Schwangerschaftsabbrüche kämpfen, oder der Widerstand von lateinamerikanischen Frauen, überall auf der Welt gehen Frauen auf die Straße und stellen sich gegen die herrschenden Strukturen. Auch wir können kämpfen. Lasst uns sofort damit anfangen. Denn mit Frauen, die kämpfen, sind Frauen, die leben. Die kämpfen sind Frauen, die leben. Lasst uns das leben.